Geschmack ist King. 5:05. Alles, was Hessen bewegt, jetzt mit Barbara Eck. Guten Abend. Feier zur deutschen Einheit. Standing Ovations für Helmut Kohl. Feuer in Altenheim in NRW, 33 Verletzte. Und das Wetter auch in der Nacht. Keine Wolken, 8 bis 12 Grad. Hessen, Deutschland und die Welt. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Während die Feiern zum Jahrestag der Deutschen Einheit in Bremen weitergehen, findet zur Stunde auch ein Festakt in Berlin statt. Dort wurde bereits Altbundeskanzler Helmut Kohl von tausenden Bürgern mit langem Beifall gefeiert. Bundestagspräsident Lammert betonte, mit niemanden verbinde sich die Deutsche Einheit so stark wie mit dem Einheitskanzler Kohl. Bundespräsident Wulff hat am Mittag in Bremen vor allem die Ostdeutschen und ihren Willen zur Veränderung gewürdigt. Sie mussten ihr Leben gewissermaßen von ganz Neuem beginnen, ihren Alltag neu organisieren, Chancen nutzen. Sie haben es getan mit einer unglaublichen Bereitschaft zur Veränderung. Das ist bis heute nicht ausreichend gewürdigt worden. Das Bahnbauprojekt Stuttgart 21 erhitzt weiter die Gemüter. Heute sorgte Bahnchef Grube für Aufregung, als er den Demonstranten das Recht zum Widerstand absprach. Unterdessen bestätigt das Eisenbahnbundesamt, die Behörde prüfe, ob die Bahn beim Fällen der Bäume im Schlosspark Freitagnacht die Bestimmung beim Artenschutz eingehalten hat. Die Gruppe der Parkschützer hat deshalb bereits Anzeige gegen die Projektträger erstattet. In einem Altenheim am Möhnesee im Sauerland sind bei einem Großbrand am Abend 33 Bewohner verletzt worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Ersten Vermutungen zufolge soll die Implosion eines Fernsehers das Feuer ausgelöst haben. Borussia Dortmund bleibt in der Fußball-Bundesliga der ärgste Verfolger von Spitzenreiter Mainz 05. Der BVB bezwang am Abend Bayern München mit 2:0 und festigte damit den zweiten Tabellenplatz. FFH-Reporter Fabian Meseberg. Die Bayern anfangs dominant wie selten in dieser Saison. Großes Manko aber wieder die Abschlussschwäche. Nach der Pause legte Dortmund seinen Respekt ab. Barrios und Şahin trafen für den BVB, der in der Tabelle weiter 3 Punkte hinter Mainz liegt. Die Krisen-Bayern nur auf Rang 12, sogar einen Punkt hinter der Frankfurter Eintracht auf Platz 10. Die Hessen gewannen durch Tore von Gekas und Chris in Stuttgart glücklich mit 2:1. Außerdem spielten Leverkusen und Bremen 2:2 unentschieden. Fabian Meseberg, Sportredaktion. In der zweiten Liga bleibt der FSV Frankfurt eine der besten Heimmannschaften. Gegen den Aufstiegsanwärter Energie Cottbus feierte der FSV am Bornheimer Hang den 3. Sieg im 4. Heimspiel und gewann mit 3:2. Den neuesten Stand der Nachrichten gibt's immer auch auf ffh.de. Der FFH-Staupilot. Schnell informiert. Los geht's auf der A3 Würzburg-Frankfurt zwischen Markt Heidenfeld und Bessenbach-Walterschaff immer noch 25 Kilometer stockend. Mein Gott, bin ich froh, wenn die Autobahn endlich dreispurig ist. Kassel-Frankfurt, die A5 zwischen dem Hattenbacher Dreieck und Tomberg oben streckenweise stockend. Fulda-Kassel, die A7 zwischen dem Kirchheimer Dreieck und Kirchheim 3 Kilometer stockend. FFH, das Wetter. 8 bis 12 Grad heute Nacht und es wird neblig. Aber morgen wird's richtig toll. Der Trend sagt, nach dem Nebel kriegen wir morgen viel Sonne auf dem Pelz, kaum Wolken am Himmel und die Temperaturen echt anständig. Bis 22 Grad. Auch am Dienstag und am Mittwoch herrliches Herbstwetter. Temperaturen bis 20 Grad und ganz viel Sonne. It's Radio.